Zur Teilnahme an der Veranstaltung für Verleihung des Internationalen Kim Jong-il-Preises trafen am 14. Februar Mukesh Sharma, Chefsekretär des Rates für Internationalen Kim Jong-il-Preis, und seine Begleitung Henry Masiko, Vorstandsmitglied des Rates und Ratsvorsitzender des Afrikanischen Soziologie-Studienkomitees, und Ogami Kengizi, Sekretariatsleiter des Internationalen Soziologie-Instituts, und seine Begleitung in Pyongyang ein. Zuvor kamen Alexandre Bruhano, Vorstandsmitglied des oben genannten Rates und Chefredakteur der russischen Zeitung Sabotra, und seine Begleitung in Pyongyang an.